Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Die Niederlande, die sind ganz weit vorn, wenn es um verrückte Geschäftsideen mit Tech und Tieren geht. Das holländische Spezialunternehmen Guard from Above trainiert zum Beispiel Adler, die bei Terrorangriffen feindliche Drohnen vom Himmel holen können. Und jetzt geht auch noch das Startup Crowded Cities an den Start. Deren Idee klingt nicht weniger abgefahren. Die wollen nämlich Krähen dazu bringen, uns in den Städten beim Saubermachen zu helfen, als Kippensammler. Netzreporterin Martina Schulte, wer bitte hat denn so eine Idee? Also die Idee stammt von den Industriedesignern Ruben van der Vleuten und Bob Spickmann. Und die waren eines Tages in Amsterdam im Park unterwegs, der total mit Kippen zugemüllt war. Und sie fragten sich, wie kann man das jetzt möglichst schnell wieder sauber machen und natürlich auch möglichst elegant. Als Industriedesigner dachten sie erstmal an einen Roboter, aber dann sahen sie halt einen Vogel und dachten, das wäre doch eine Idee. Und dann dachten sie, Tauben. Tauben wären doch eigentlich geil. Davon gibt es ja ziemlich viele, aber die sind halt ziemlich schwer zu dressieren. Und deswegen haben sich Ruben und Bob für Krähen entschieden. Die intelligentesten Tiere der Welt benutzen sogar auch Werkzeuge, ne? Und man kann sie halt eben auch sehr gut trainieren. Und sie hatten halt eben die Idee, wenn man jetzt eine Krähe für jede aufgesammelte Kippe belohnt, dann hat man eigentlich so eine Art fliegende Straßenreinigung. Also pass auf, man macht zuerst ein Meeting, setzt sich mit ein paar Krähen zusammen, sagt denen, wie es läuft und dann können sie sich einen Bonus aussuchen oder wie soll das ablaufen? Nee, die Idee ist eigentlich, dass sie überall in der Stadt so eine Art Boxen aufstellen wollen, ne? Wie so eine Art Trichter. Da können die Krähen halt oben die aufgesammelten Zigarettenstummel reinwerfen. Und jedes Mal, wenn eine Krähe eine Kippe oben in den Trichter reinwirft, bekommt halt unten als Belohnung Futter raus. Ist doch klar. Ist das realistisch? Also ich meine, wirklich jetzt? Machen die das dann? Also das ist weniger verrückt, als es klingt. Es gibt nämlich bereits ein Startup namens Crowbox. Das hat ein amerikanischer Hacker aufgezogen. Und der hat bereits sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Krähen, wenn man sie dafür mit Erdnüssen belohnt, freiwillig Münzen einsammeln und in eine extra aufgestellte Box werfen. Ne? Münze rein, Futter raus. Und nach diesem gleichen Prinzip will halt eben auch Crowded Cities arbeiten. Und klar, ein bisschen Technik ist natürlich auch noch im Spiel, logischerweise. Ne? Im Trichter oder in dem Futterspender. Ja, genau, weil die müssen natürlich so eine spezielle Vorrichtung bauen, die das Futter natürlich nur dann ausgibt, wenn die Krähe eine Kippe reinwirft. Ne? Wenn sie jetzt eine Münze reinwirft oder was auch immer, was sie gefunden haben und das Ding haut was raus, wäre natürlich blöd. Ne? Deswegen brauchen sie halt Kamerasensoren, Objekterkennungssoftware. Und nur wenn dann halt wirklich ein Zigarettenstummel als Zigarettenstummel erkannt wird, nur dann spuckt der Behälter eben das Futter aus. Und in welchem Stadium ist das Projekt? Also die sind derzeit noch in einer Entwicklungsphase auf jeden Fall. Die sind noch mit den einzelnen Komponenten beschäftigt, also so eine Art Vorbereitungsphase. Und sie wollen natürlich auch noch eine ganz wichtige Frage klären, die mir sofort durch den Kopf schoss, als ich das las, nämlich wie gesundheitsgefährdend ist das halt möglicherweise auch für die Krähen, ne? Und das ist eine Frage, die die beiden jetzt noch mit Spezialisten klären wollen. Bis dahin arbeiten sie aber schon an ersten Versuchen. Und ich sehe aber noch mehr ungelöste Fragen, weil stell dir mal vor, das klappt, ne? Und die Krähen fangen jetzt wirklich an, so Kippen zu sammeln, ne? Stell dir mal vor, du läufst die Straße und raus, kommen dann von oben geflogen und zack, reißen die irgendwie die Kippe. Das ist voll gruselig. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn man ihnen dann, oder esst die dann gar keine Insekten mehr irgendwann, ne? Und was ist, wenn man ihnen dann auf einmal diese Trichter wegnimmt, ne? Überfallen die uns dann? Also ich sehe da lauter Fragen. Und überfallen die uns dann? Was ist in deinem Kopf los, die Martina? Vögel. Ja, eben. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber sollte man denen die Trichter wegnehmen, dann können wir uns ja für zu Hause eine Krähe halten, der Erdnüsse geben und die irgendwas anderes einsammeln lassen. Ja, für das uns. Ist gut. Weißt vielleicht du, so ja den Staub zu Hause auf dem Boden, so pick, als, pick, pick. Als ABM. Weißt du? Für Krähen. Danke, Martina. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?